NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Helmut Kraus liest nun wieder aus dem Roman Gargantua und Pantagruel von François Rabelais. Heute den 9. von 18 Abschnitten. Wir haben von der Geburt, Kindheit und Jugend des Riesen Gargantua gehört, des Sohnes von Grand Gosier und Gargamella, und sodann von seinen gelehrten Studien an der Sorbonne, der großen Pariser Universität. Die Schilderung gibt Rabelais Gelegenheit, die Schul- und Universitätsbildung seiner Zeit zu verspotten, da man noch immer nach Art der Scholastiker am Buchstaben klebt. Bald aber muss er Paris verlassen, um seinen Vater Grand Gosier zu unterstützen, der in einen der Ursache nach lächerlichen, aber durchaus handfesten Krieg mit seinem Nachbarn, dem Picrocolla, verwickelt wird. Gargantua kommt ihm mit seinen Freunden Eudemon und Gymnastes zu Hilfe, und als eifrigster Kämpfer an seiner Seite erweist sich der Bruder Hannes, ein mutiger, lebenslustiger und nicht sehr frommer Mönch. Der hat am Ende der letzten Lesung seine Gesinnungen kundgetan, was Eudemon Gelegenheit zu einer Erwiderung gibt. Hören Sie bitte wieder Helmut Kraus. Kaput 40. Warum die Mönche weltflüchtig sind und von der Länge der Nasen. So wahr ich ein Christ bin, nahm Eudemon das Wort, die Offenherzigkeit dieses Mönches erbaut mich aus der Maßen sehr. Er ist eine wahre Tischfreude. Und nun frag ich, wie kommt's, dass man sonst die Mönche Störenfriede heißt und aus jeder guten Gesellschaft vertreibt, gleich wie die Drohnen von den Bienen verjagt werden? Da tat Gargantua den Mund auf. Es ist wahr, Kutte und Kapuze haben etwas an sich, das die Schmähsucht der Leute entfesselt, so wie der Wind Wolken bringt. Der Hauptgrund ist wohl der, dass sie den Schmutz der Welt, das heißt ihre Sünden, auf sich nehmen und deshalb wie Dreckfinken und Dungfahrer gemieden und in ihre abgeschiedenen Orte verbannt werden, das heißt in ihre Klöster und Abteien, die vom Verkehr der Menschen abliegen wie der Abtritt vom Haus. Andererseits wisst ihr ja, warum ein Affe immer verspottet und gequält wird. Und ähnlich ist's mit den Mönchen. Der Affe bewacht das Haus nicht wie der Hund. Er zieht keinen Pflug wie der Ochse. Er spendet keine Milch und Wolle wie das Schaf. Er trägt keine Lasten wie das Pferd. Er begnügt sich damit, alles zu verdrecken und zu beschmieren. Und dafür zahlt man ihm Püffe und üble Worte. Ebenso verhält es sich mit den Mönchen, will sagen, den faulen Mönchen. Sie arbeiten nicht wie die Bauern, kämpfen nicht wie die Soldaten, heilen nicht wie die Ärzte, predigen nicht wie die wahren Verkünder des Evangeliums, bessern die Welt nicht wie die Lehrmeister, bringen nichts Nützliches ins Land wie die Kaufherren. Deshalb werden sie verachtet und verhöhnt. Das schon, warf Grand Gosier dazwischen. Aber sie beten doch zum lieben Gott für uns. Das tun sie gerade nicht, erklärte Gargantua. Wahr ist nur, dass sie die ganze Nachbarschaft mit ihrem Geklingel und Geläut belästigen. Freilich, nickte Hannes, eine Messe, Mette oder Vesper gut eingeläutet, ist schon halb gebetet. Sie brummeln wohl einen Haufen Litaneien und Psalmen herunter, dass man keine Silbe versteht. Sie plappern eine Kette von Paternosters herab und spicken sie mit Ave Marias, indes ohn alle Andacht. Und das nenne ich Gottspott, nicht Gebet. Aber der Herr sei mit ihnen, wenn sie wenigstens für uns beteten und 10-mal eher fürs täglich Futter und eine fette Suppe. Jeder brave Christ bittet den Herrgott überall, immer und bei jedem Geschäft. Und so hält's unser Bruder Hannes. Drum ist er auch allerorts gern gesehen. Er ist kein Mucker und kein Hetzapostel. Er ist ehrlich, lustig, klug und umgänglich. Er arbeitet und schafft, verteidigt die Bedrängten, tröstet die Betrübten, heilt die Bresthaften und hütet den Klostergarten. Oh, ich tu noch viel mehr, bekräftigte der Mönch. Während wir unsere Metten und Breviere absolvieren, drehe ich Armbrustsehnen, glätte Bolzen und Pfeile, knüpfe Netze und bestle Fallen für die Karnickel. Ich faulenze nie. Aber jetzt möchte ich noch was zum Trinken. Hallo, Wein her und bring gleich das Obst. Sind das schöne, mehlige Kastanien. Mit neuem Wein befeuchtet, erzeugen sie die schönste Luft mit Duft. Ihr seid noch zu trocken dafür. Sapperment, ich trink aus jeder Pfütze wie ein Frachtkarrengaul. Gymnastes wandte sich zu ihm. Bruder Hannes, wisch das Tröpflein von deiner Nase weg. Haha, lachte der. Glaubst, ich versauf, weil mir das Wasser bis an den Zinken steht? Neu, neu, quare, quia. Das lauft wohl raus, doch nicht hinein. Davor schützt ihn der liebe Wein. Warum, fragte Gargantua, hat der Bruder Hannes eine so ansehnliche Nase? Nun, antwortete Grand Gosier, weil Gott es so gewollt hat. Er hat sie nach seinem himmlischen Ratschluss geformt, wie ein Töpfer sein Geschirr knetet. Nein, weil er halt vorne dran war, als man die Nasen feilbot, meinte Ponokrates, da hat er sich die schönste, röteste und dickste ausgesucht. Pah, alles nix, sprach der Mönch. Das kommt daher, weil meine Säugamme so weiche Brüste hatte. Als sie mich stillte, tappte mein Riechkloben hinein wie in frische Butter, und da gedieh er und ging auf wie Hefeteig. Harte Brüste machen die Kinder plattnasig. Aber lustig, lustig, danke, ich esse keinen Kuchen, aber Wein her und Röstkastanien. Kaput 41. Von des Mönchs Schlafmittel und seinem Brevier. Nach dem Abendessen hielt man Kriegsrat und beschloss, nach Mitternacht auszurücken, um die Schliche und Pläne des Pikro Koller zu erkunden. Vorher jedoch wollte man sich durch einen kurzen Schlaf stärken. Aber Gargantua wälzte sich hin und her und brachte kein Auge zu. Da sagte der Mönch, »Ich kann auch bloß einschlafen, wenn ich eine Predigt höre oder bete. Wir wollen also die 7 Bußpsalmen mitsammen hersagen.« Der Vorschlag gefiel Gargantua. Sie fingen mit dem 1. Psalm an, kamen bis zum Beati Quorum und sanken schnarchend hintenüber. Allein der Mönch wachte pünktlich um Mitternacht auf. So sehr war er an die Matutinen gewöhnt. Er weckte gleich die andern mit dem Liede. »Hoho, Renald, wach auf, wach auf! Hoho, Renald, wach auf!« Dann hub er an. »Ihr Herren, es heißt, den Morgen fängt man mit Husten an, den Abend mit Trinken. Machen wir es einmal umgekehrt. Lüpfen wir in der Frühe die Krüge und husten heute Abend um die Wette.« Das verwies ihm Gargantua. »So in den Schlaf hineintrinken ist ganz gegen die medizinische Diät. Erst soll man sich den Magen vom Überfluss und Abgang reinigen.« »Das ist wieder richtig medizinisch gemault«, brummte der Mönch. »Aber der Teufel mag mich lotweiß holen, wenn's nicht mehr alte Zecher als alte Ärzte gibt. Ich hab das so mit meinem Appetit ausgemacht, dass er mit mir zur Ruhe geht und halte ihn deswegen tagsüber in Beschäftigung. Aber er muss auch mit mir aufstehen. Lebt ihr nach eurer Diät, ich halte mich an meinen Gaumenputzer.« »Was für ein Gaumenputzer?« fragte Gargantua. »Mein Brevier«, erklärte ihm der Mönch. »Wie die Falkner ihre Vögel vor dem Austritt an einem Hahnenfuß zupfen lassen, um ihnen die Faulheit aus dem Hirn zu scheuchen und ihren Appetit zu wecken, so nehme ich des Morgens mein Brevier her, bete mir die Lunge klar, und dann kann ich trinken, wie's Not tut.« »Nach was für einer Regel sagt ihr euer Brevier?« erkundigte sich der Prinz. »Nach der von Fécamp, 3 Psalmen und 3 Lektionen oder auch gar nichts, wie es gerade passt. Ich verlege mich nicht aufs Stundengebet. Die Stunden sind für den Menschen da, nicht der Mensch für die Stunden. Ich halt's wie mit einem Steigbügelriemen. Man streckt ihn länger oder kürzer, wie es sich schickt. Ein Kurzgebet in Himmel fährt, ein langer Schluck die Kanne leert.« »Wo steht das?« »Beim Element«, sagte Ponokrates. »Ich weiß es nicht, mein Herzenshödel, aber du bist ein Hauptkerl.« »Darin gleich ich euch«, lachte der Mönch. »Kommt jetzt, Venite apotemus. Man brachte Sauerfleisch und Morgensuppe und das Mönchlein trank nach Herzenslust. Einige leisteten ihm Gesellschaft, andere enthielten sich. Nachher fuhr jeder in sein Koller und rüstete sich. Sie wappneten auch den Mönch, trotz seines Sträubens, denn er wollte bloß mit der Kutte auf dem Bauch und dem Kreuzfochtel in der Faust ausrücken. Aber nach ihrem Willen ward er gepanzert, auf ein Schlachtroß gesetzt und mit einer Plempe bewehrt. Gargantua, Ponokrates, Gymnastes, Eudemon und 25 andere kühne Burschen von Grand Gosiers Gesinde stiegen auf, griffen zur Lanze und jeder nahm noch einen Schützen hinter sich in den Sattel. Caput 42. Wie der Mönch den anderen Mut machte und an einem Baume hängen blieb. Also ritten die Kempten dahin, um auszukundschaften, wie man sich am vorteilhaftesten verteidigen könne, wenn der Tag der großen Schlacht heraufstiege. Der Mönch flößte ihnen mit wackern Worten Mut ein. »Kinder, ängstigt euch nicht, ihr seid in meiner Hut. Gott und der heilige Benedikt sind mit uns im Bunde. Wenn ich Kräfte hätte wie Courage, hei Sapperlott, ich wollt ihnen die Federn ausrupfen wie einer toten Ente. Bloß vor den Feldschlangen ist mir ein bissel bange. Aber ich kenn ein kräftig Gebetlein, unser Sakristan hat mich's gelehrt, das feit einen jeden gegen alle Feuerschlünde. Schade, dass es mir nicht helfen wird, denn ich glaube nicht daran. Aber mit meiner Stange werd ich den Teufel aufstellen. Potz, Stern und Hagel, wenn sich einer von euch aus dem Staub machen will, der Satan hol mich, wenn ich den nicht zum Mönch mache und ihm die Kutte umschnalle. Die schafft Männer aus Memmen. Habt ihr nicht von dem Hund des Herrn von Mörl gehört, der keine Bohne auf der Jagd wert war? Man hängte ihm eine Kutte um. Da entwischte ihm kein Hase und kein Fuchs mehr. Ja, er lief sogar weit und breit allen Hündinnen nach und war doch vorher aus Ursach der Kälte und der Sünden seiner Jugend ganz lendenlahm gewesen. Wie der Mönch das voll Eifer erzählte, ritt er unter einem Nussbaum gegen das Weidenwäldchen hin und verhäkelte das Helmvisier an einem großen Ast. Da gab er seinem Gaul die Sporen, doch das Tier war in diesem Punkt von heikler Natur, bäumte auf und wischte unter dem Reiter weg, der sich gerade mit der Hand den Helm vom Gezweig lösen wollte. So hing er nun am Nussbaum und schrie Feuer und Mordio. Eudemon hatte zuerst das Acht und wandte sich an Gargantua. »Seht, Herr, da hängt Absalom!« Der Prinz schaute und sprach, »Ihr vergleicht ihn fälschlich mit Absalom, denn jener hing an den Haaren, der Frater ist jedoch kahl geschoren und hängt an den Ohren.« »Aber so helft mir doch in drei Teufels Namen«, brüllte der Mönch, »ist jetzt Zeit zum Reden halten? Ihr seid mir gerade wie jene Prediger, die einem Menschen, der in Todesnot schwebt, raten, er solle doch ja beichten und an sein Seelenheil denken, sonst treffe ihn der Fluch. Wenn ich solch einen Maulaffen ins Wasser plumpsen sehe, laufe ich hin und halte ihm eine schöne, erbauliche Predigt, de contemptu mundi et fuga saeculi, und wenn er maustot ist, fische ich ihn heraus.« »Sei ruhig, Mönchlein«, tröstete ihn Gymnastes. »Herzensschatz, ich hol dich gleich herunter. Du bist ein gar zu ein liebes Tonsurenmännlein. Wenn der Mönch im Kloster sitzt, gilt er kaum ein Eierpaar, wenn er aber auswärts flitzt, taugt er mehr als 30 gar. Ich habe schon mehr als 500 Gehängte in meinem Leben gesehen, aber keiner schwebte mit so viel Zierlichkeit und Anmut zwischen Himmel und Erde wie du, mein Brüderlein. Wenn ich in dem Zustand auch so lieblich aussähe, möchte ich alle Tage hängen. Habt ihr bald genug gesalbadert?« kreischte der Frater. »So helft mir doch in Gottes Namen, wenn ihr es im Andern nicht befahren wollt. Aber bei meiner Kutte, ihr werdet's noch bereuen. Tempore et loco prelibatis!« Gymnastes stieg jetzt vom Gaul, kletterte auf den Nussbaum, griff dem Klosterbruder unter einen Arm, machte sein Visier vom Ast los, ließ ihn auf den Boden herunter und glitt selber herab. Kaum auf fester Erde angelangt, riss sich Bruder Hannes in heller Wut den Panzer vom Leib und warf Stück für Stück ins Blachfeld, packte drauf seine Kreuzstange, stieg in den Sattel und ritt nun ganz wohlgemut seines Weges gegen das Weidenwäldchen hin. Kaput 43. Wie Picrocollas Plänkler auf Gargantua stießen. Als Picrocolla von dem Gemetzel hörte, bei dem Kuttler entkuttelt worden war, geriet er in siedigen Zorn, weil die Teufel sich über seine Soldaten hergemacht hatten. Er hielt die ganze Nacht Kriegsrat. Quickbold und Hahnenzupf urteilten, seine Heeresgewalt sei groß genug, alle Teufel der Welt zu bestreiten. Picrocolla aber traute dem nicht ganz und schickte erst mit dem Hauptmann Sidram 1600 leichte Reiter aus, die Gegend abzulauern. Alle waren wohl mit Weihwasser besprengt und jeder hatte in seinem Gürtel eine Stola stecken, damit sie gegen alle Unfälle und Teufelstücken durch die Gewalt besagter Heiligtümer gefeit seien und die bösen Feinde in Luft zergehen müssten. Sie trabten bis nach Vauguyon und Maladerie, ohne eine Seele zu treffen, bogen also um und fanden in der Feldhütte bei Le Coudray die oben erwähnten Pilger, warfen sie nieder und fesselten sie trotz aller Bitten und verzweifelten Gebärden, weil sie Spione hinter ihnen vermuteten. Wie sie nun gen Seuilly hinabritten, vernahm Gargantua das Getrab und sagte zu seinen Begleitern: »Kameraden, es kommt zu einem Zusammenstoß, aber die Gegenpartei ist uns 10-mal überlegen, sollen wir uns trotzdem auf sie stürzen?« »Aber zum Donnerwetter«, rief der Mönch, »was denn sonst? Schätzt ihr die Menschen nach ihrer Zahl oder nach ihrem Wert und Mut? Allons, ihr Teufel, drauf los, drauf los!« Das hörte die feindliche Schar und wähnte, er rede zu echten Teufeln, ließen ihren Rossen die Zügel schießen und flohen. Nur Sidram blieb, legte die Lanze ein und rannte sie dem Frater auf die Brust. Aber das Eisen bog an der Zottelkutte ab wie eine Wachskerze, mit der man auf einen Amboss hämmert. Der Mönch zog ihm dafür mit der Kreuzstange eine über den Hals, grad zwischen Koller und Helmband, dass ihm die Sinne vergingen und er vom Pferde sank. Da sah Hannes die Stola in seinem Gürtel und wandte sich an Gargantua. »Das sind bloß Pfaffen, die wollen ja erst Mönche werden.« »Beim heiligen Jackele, ich aber bin ein ganzer Mönch, ich quetsch sie zusammen wie die Fliegen.« Und jagte gestreckten Laufes hinter ihnen her, holte die letzten ein und trommelte auf sie los, als ob er Nüsse bängle. Gymnastes wollte ihm folgen, aber Gargantua hielt ihn zurück. »Bleib nur, ein kluger Soldat treibt den Feind nicht zur Verzweiflung. Mit der Not steigt die Kraft.« Wie mancher Erfolg ging verloren, bloß weil der Sieger sich nicht begnügen wollte, öffne dem Gegner lieber Tür und Weg und bau ihm eine silberne Brücke, auf dass er abziehe. »Gut, gut«, erwiderte Gymnastes, »aber Sie haben den Mönch?« »So, haben Sie den Mönch?« »Bei meiner Seele, das wird Ihr Schaden sein. Um uns aber auf jeden Unfall gefasst zu halten, ziehen wir uns ein weniges zurück und warten in aller Stille. Ich müsste unsere Feinde schlecht kennen, wenn sie sich nicht eher auf gut Glück als einen vernünftigen Plan verließen.« Sie zogen sich unter die Nussbäume hin, während der Frater hinter dem Gelichter her war und auf jeden unbarmherzig loswetterte, den er erwischen konnte, bis er auf einen Reitersmann stieß, der einen Pilger hinter sich im Sattel hatte. Als er auch diesen vertöffeln wollte, schrie der Gute: »Ach, Herr Prior, lieber Herr Prior, verschonet mich, ich flehe euch an!« Wie das die anderen hörten, drehten sie um und sahen, dass bloß der Mönch sie zum Reißaus gezwungen hatte. Da fielen sie über ihn her und verprügelten ihn, als wär's ein Holzesel. Er aber spürte es kaum, so hart war seine Haut. Da nahmen sie ihn gefangen, gaben ihn 2 Schützen zur Bewachung, machten kehrt, und weil sie niemand weiter sahen, meinten sie, Gargantua habe vor ihnen das Hasenpanier ergriffen. Sie galoppierten jetzt wieder gegen die Nussbäume hin, um die Flüchtigen womöglich einzuholen, und ließen Bruder Hannes bei 2 Hakenschützen. Gargantua vernahm das nahende Rossegestampf und Gewieher und sprach zu den anderen: »Freunde, ich höre Hufgepolter. Die Feinde kommen schnurstracks auf uns zu. Rückt zusammen. Wir halten die Straße in Reih und Glied. Sie reiten in ihr Verderben. Uns aber blüht die Ehre. Kaput 44. Von des Mönchs Befreiung. Hannes sah die Rotte abziehen, und indem er erriet, dass sie Gargantua und sein Gesinde angreifen wollten, ward er sehr verdrießlich, weil er den Freunden nicht helfen konnte. Drauf schaute er sich die zwei Wächter näher an, die gerne mit dem Trupp gezogen wären, um irgendeine Beute einzustecken. Sehnsüchtig äugten sie die Straße hinab. Da zog er den Schluss: Diese Burschen sind schlechte Kriegsmänner. Sie haben mir weder mein Ehrenwort noch meine Plempe abgenommen. Mit einem Ruck packte er seine Waffe, hieb nach dem Schützen zur Rechten und durchschnitt ihm die Halsader mitsamt dem Adamsapfel bis auf die Mandeln, zog schnell die Klinge zurück und legte ihm das Rückgratsmark zwischen dem zweiten und dritten Wirbelknochen bloß. Da streckte sich der Schütze langewegs tot hin. Der Mönch riss seinen Gaul nach links und rannte auf den anderen los. Der erblickte seinen toten Kameraden und schrie jämmerlich: »Ach, Herr Prior, ich übergeb mich, lieber Herr Prior, bester Herr Prior!« Aber der Mönch rief: »Lieber Herr Posterior, ich geb dir jetzt so eine über deine Posteriora, süßer Herr Posterior!« »Ach«, jammerte der Posten, »süßer Herr Prior, Herzensprior, Gott segne euch und mache euch zum Abt!« »Bei meiner Kutte! Erst mache ich dich zum Kardinal. Seit wann brandschatzt man die Klostersleut? Dafür setze ich dir jetzt höchst eigenhändig einen Kardinalshut auf den Schädel.« Und mit einem Schlag säbelte er ihn um den Kopf herum, sperrte die Hirnschale an den Schläfenknochen auf, operierte das Vorderhauptsbein samt der Sagittalnaht und einem großen Brocken des Os Coronale weg, durchschnitt auch die Meninges und öffnete die beiden Ventrikulen. So hing die Schädelkapsel an der Hirnschalenhaut über die Achseln hinab, grad wie ein Doktorhut, von außen schwarz, von innen rot gefüttert. Da fiel der Schütze hin und war ein stiller Mann. Nun gab Bruder Hannes seinem Ross die Sporen und raste die Straße entlang, auf der vor kurzem die Feinde dem Gargantua entgegengezogen waren. Aber der hatte ihre Zahlen mit seinem Balken bereits um ein erkleckliches vermindert. Auch Gymnastes, Ponokrates, Eudemon und die anderen hatten ihre Schuldigkeit getan und trieben die Gegner zurück. Diese hatten alle Besinnung und Haltung verloren, als ob der leibhaftige Tod ihnen gegenübergestanden wäre. Gleich wie ein Esel, wenn ihm eine Junibremse oder sonst eine Stechfliege am Hinterloch sitzt, da und dorthin rennt, ohne Weg und Steg, ohne Zügel und Zaum, ohne Rast und Ruh, man weiß nicht, was ihn umtreibt, denn man siehe den Grund seines Rasens nicht, also flohen die Schelme, ohne zu wissen, warum sie flohen. Ein panischer Schreck hatte sie gepackt und war ihnen in die Knochen gefahren. Wie der Mönch sah, dass sie nichts wollten als Reis ausnehmen, kletterte er auf einen Felsblock und ließ seinen Fuchtelstab wie ein Hagelwetter durch die Luft sausen. So viele streckte er zu Boden, dass die Stange barst. Nun dachte er selbst, dass es genug des Blutvergießens und Bauchaufschlitzens sei und dass doch ein paar übrig bleiben müssten, um die Zeitung von ihrer Niederlage heimzubringen. Er machte noch etliche zu Gefangenen, nahm den Streitkolben eines Gefallenen, stieg wieder auf den Stein und schaute, wie die Fliehenden rannten und über die Leichen purzelten. Alsdann rafft er die Lanzen, Schwerter, Piken und Hakenbüchsen der Toten zusammen. Die Gefesselten, hinter denen die Pilger saßen, mussten absteigen, und er schenkte ihre Pferde den Wallfahrern, die er dann längs der Hecke hinter sich herzog, und mit ihnen den Hauptmann Hahnenzupf, der ihm auch in die Hände gefallen war. Kaput 45. Was für weise Worte Grangousier zu den Pilgern sprach. Als Gargantua das Scharmützel für seinen Teil beendet hatte, zog er mit seinen Begleitern heimwärts. Nur der Mönch fehlte. Gen Tagesgrauen waren sie wieder bei ihrem König, der im Bett zum lieben Gott um Sieg und Rettung flehte. Als er sie heil und ganz bei sich sah, umarmte er sie voll Rührung und fragte gleich nach Bruder Hannes. Da erfuhr er, dass er zweifelsohne bei den Feinden gefangen sitze. »So haben Sie den Teufel im Sack«, sprach Grangousier. Und dem war auch so. Man richtete jetzt das Frühstück und rief Gargantua zu Tisch. Aber der hatte solche Sehnsucht nach dem Mönch, dass er keinen Bissen und keinen Schluck genießen konnte. Plötzlich hörte man eine Stimme vom Hof herauftönen. »Heda, Wein her, frischen Wein, holla, gymnastes Herzensfreund!« Gargantua stand auf und sah den Bruder Hannes mit seinen 5 Pilgern und dem gefangenen Hahnenzupf. Da rannte er hinaus und bewillkommnete ihn voll Freude. Er brachte ihn seinem Vater, und nun musste er all seine Abenteuer und Fährlichkeiten berichten, von seiner Gefangenschaft und Befreiung, von dem Gemetzel, das er angestellt hatte, von der Auffindung der Pilger und der Unterwerfung des Hahnenzupf. Drauf veranstalteten sie ein weidlich Zechgelage. Grangousier fragte die Wallfahrer nach Heimat, Herkunft und Wegziel. Hinkefers stand Red und Antwort. »Wir kommen gerade vom heiligen Sebastian bei Nantes und ziehen in kleinen Tagfahrten heimwärts.« »So, so. Aber was wolltet ihr beim heiligen Sebastian?« »Ei, wir wollten ihm ein Gelübde gegen die Seuchengefahr ablegen.« »Oh, ihr einfältigen Menschen! Glaubt ihr denn, die Pestilenz komme von St. Sebastian?« »Ja, unsere Prediger lehren das.« »Was? Die falschen Propheten binden euch solches Zeug auf? Spotten sie dermaßen der Heiligen Gottes, dass sie ihnen Teufelstücken andichten, als ob der heilige Antonius den Brand in die Knochen jage, St. Eutropius die Wassersucht, St. Gildas den Hirnschwund und St. Genou das Zipperlein schicke? Dass mir kein solcher Schimpfpfaffe über die Grenzen kommt. Ich muss mich bass wundern, dass euer König derartigen Unfug verkünden lässt. Diese Lugerfinder verdienen ja härtere Strafen als die Zaubermeister und Hexenwichte, so die Brunnen im Lande vergiften. Denn die Pest tötet bloß den Leib, jene Faselhänse aber verseuchen Geist und Seele.« Da trat auf einmal Bruder Hannes zwischen sie und fragte, »Wo seid ihr denn her, ihr Mannen?« »Von Saint-Genou«, sprachen sie. »Also«, nickte er. »Sagt, was macht denn euer Abt Dietwolf, der wackere Zecher? Und die Mönche, leben sie noch so lustig wie anno dazumal? Heia, Sackerlott, die werden euch eure Weiber schön verbumseln, während ihr im Land herumwallfahrtet.« »Hehe«, lachte Hinkefers, »wegen der meinigen bin ich außer Sorge. Wer sie bei Tag sieht, hat keinen Appetit auf die Nacht.« »O je«, sprach der Vater, »das nenne ich eine schöne Sicherheit. Und wenn sie so hässlich wäre wie des Teufels Großmutter, würde sie gefieferallera fiedelt, wenn Mönche um die Wege sind. Ein tüchtiger Arbeiter im Weinberg des Herrn scheut vor keiner Aufgabe zurück, er nimmt alles in Angriff. Hol mich die Pest, wenn ihr euer Ehegespons nicht dickleibig daheim antrefft. Der bloße Schatten von einem Klosterturm schwängert ja schon.« Da ermahnte sie Grangousier, »Gehet jetzt so in Gottes Namen heim, liebe Leute, und seid künftig nicht so rasch zu solch müßiggängerischem Umherstreifen. Ernährt eure Familien, arbeitet in eurem Handwerk, erzieht eure Kinder und lebt nach der Lehre des Apostels Paulus. So wird Gott euch behüten und seine Engel werden mit euch sein. Dann trifft euch weder Pest noch Ungemach.« Gargantua reichte ihnen noch eine Erfrischung. Die Pilger aber seufzten und sprachen, »Oh, wie glücklich ist ein Land unter einem solchen König! Seine Worte haben uns inniger erbaut als 100 Pfaffenpredigten.« »So geht es eben«, bedeutete ihnen Gargantua, »wenn des Plato Weisung ihre Erfüllung findet, dass die Fürsten Philosophen und die Philosophen Fürsten sein sollen.« Er ließ ihnen noch ihre Schnappsäcke vollstecken, ihre Feldflaschen füllen, und schenkte jedem zum Schluss ein Pferd nebst einem Reisepfennig für unterwegs. NDR Kultur